Offenbarung Kapitel 15. Und ich sah ein ander Zeichen im Himmel, das war groß und wundersam. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit denselbigen ist vollendet der Zorn Gottes. Und sah als ein gläsern Meer, mit Feuer gemenget, und die den Sieg behalten hatten an dem Tier, und seinem Bilde und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl, dass sie stunden an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied Moses, des Knechts Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen, »Groß und wundersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer soll dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du bist allein heilig, denn alle Heiden werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar worden. Danach sah ich, und siehe, da ward aufgetan der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel, und gingen aus dem Tempel die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reiner, heller Leinwand, und umgürtet an ihren Brüsten mit güldenen Gürteln. Und eines der vier Tiere gab den sieben Engeln sieben güldene Schalen voll Zornes Gottes, der da lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel ward voller Rauchs vor der Herrlichkeit Gottes und vor seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel gehen, bis dass die sieben Plagen der sieben Engel vollendet wurden.